Herren. Also ich wurde eingeladen, über Creative Commons zu sprechen und habe dabei ein, zwei weitere Sachen noch mit dazu genommen, die ich präsentieren möchte. Ich war jetzt ein bisschen erstaunt. Ich hatte im Vorfeld gefragt, ob die Audience Creative Commons eher kennt oder eher nicht kennt. Es hieß dann doch, erkläre, was es ist. Und ich habe jetzt festgestellt, es ist aber doch schon ein gewisses Wissen hier, aber auch einige Missverständnisse. Vielleicht können wir die ein bisschen ausräumen. Ich habe gedacht, dass ich insgesamt das Ganze in drei Teile teile. Und zwar zuerst grundsätzlich, was ist Creative Commons, werde ich sehr kurz halten, weil ja ein Grundwissen bereits hier ist. Dann werde ich kurz ein bisschen, aber also wirklich nur sehr kurz, nicht sehr viel mit einer logistischen Vorstellung zu tun, ein bisschen ins Urheberrecht reinschauen und zwei, drei Punkte rausgreifen und dann möchte ich Ihnen etwas vorstellen, das Sie vermutlich noch gar nie gehört haben, weil es ganz neu ist und Sie vielleicht aber in Ihrem Zusammenhang doch auch interessieren kann. Vielleicht kurz zu meiner Person, Sie werden sich vielleicht ein bisschen wundern, weil ich eigentlich nicht wirklich gut in diese Gruppe hier passe. Also außer, dass ich 10 Jahre an der Universität Zürich in der Bibliothek rumgesessen bin, habe ich von Bibliotheken eigentlich nicht wirklich eine Ahnung. Und im Rahmen des Latein und später noch der Rechtsgeschichte habe sogar ich irgendwie vielleicht 5 oder 6 Handschriften auch schon angeschaut. Aber ich bin also fernab von einem Spezialisten, was Handschriften sind im Inhaltlichen, wie man damit urheberrechtlich umzugehen hat, dafür umso mehr. Nur kurz zusammengefasst, also ich habe nach dem Studium ziemlich lange mich rein akademisch mit der Sache auseinandergesetzt und dann ziemlich lange praktisch. Und ich sage da immer, im praktischen Sinne saß ich auf allen 4 Stühlen rund um den Tisch. Also teilweise beklagte Seite, teilweise Klägerseite, teilweise sehr große Fälle mit großen Agenturen und dies mit Google und solche Sachen. Dann aber auch wieder absolute No-Name-Künstler, die einem nicht einmal die ersten 10 Minuten hätten zahlen können. Und wurde eigentlich in diesem Zusammenhang schon sehr früh, als Creative Commons aufkam, darauf aufmerksam und dachte, endlich kommt mal einer mit einem Konzept, das im Internet funktionieren könnte. Und Creative Commons ist so aufgebaut, dass es in jedem Land ein Team gibt, das das Ganze transportiert, rechtlich und aber auch vertritt. Und ich mache das inzwischen seit 10 Jahren. Immer schön freiwillig Vorträge halten über Creative Commons. Mein Enthusiasmus hat noch immer nicht aufgegeben. Aber es gab schon so gewisse Punkte, die aufgekommen sind, die mich dazu gebracht haben, hier bei den Gründungen Right Clearing zu gründen, das ich Ihnen anschließend noch schnell zeigen werde. Also um zum ersten Part zu gehen, Creative Commons wird in der Schweiz vom Verein Digitale Alment vertreten. Das ist ein Verein, den wir gegründet haben im Jahr 2006 und der Zweck war der freie Zugang zu Wissen. Das war als die Musikindustrie plötzlich mit diesen DRMs, Digital Rights Management, aufkam, gegen die wir uns als Internet-Freaks enorm gestört fühlten. Das ganze Creative Commons, vielleicht kurz, wurde akademisch eigentlich ursprünglich begründet von Professor Lawrence Lessig an der Universität in Stanford. Heutzutage ist er Professor in Harvard. Und ja, unsere Arbeit ist eigentlich, die Creative Commons Lizenzen jeweils an das Schweizer Recht anzupassen, die ganzen Definitionen und so weiter. Das gleiche gibt es auch in Deutschland, Österreich, überall. Und wir haben soeben die Version 3.0 endlich doch auch mal noch fertig gebracht. Und vielleicht zum System. Ich liebe es, Creative Commons zu erklären, weil mein Anspruch immer ist, Urheberrecht in 2 Minuten. Sonst ist es immer mehr, so eher 2, 3 Wochen. Und wenn man es im Unterschied, das kann man dann eigentlich 3 Steps machen. Und ich beginne mal mit den Vorteilen. Also eines der größten Probleme des Urheberrechts im Internet ist, dass es ein Territorialprinzip gibt, wie bei allen Gesetzen, das dazu führt, dass gerade jetzt in Europa es als Urheberrechtsexperte absolut unmöglich ist, auch nur ansatzweise einen Überblick zu haben, Also ich habe mich akademisch mit Deutschland, Italien, Frankreich und Österreich und den Niederlanden eigentlich am meisten auseinandergesetzt und dann anschließend die USA und dann habe ich kapituliert. Und dachte, das ist völliger Witz, weil also Ungarisch lerne ich jetzt nicht auch extra noch. Und es zeigt sich einfach immer mehr, in einem global vernetzten Dorf ist ein territorial gesteuertes Urheberrecht per se eigentlich zum Scheitern verurteilt. Deswegen ist Creative Commons in diesem Punkt sicher ein neuer Ansatz, der dieses Problem löst. Dann ist es auch einfach im Handling, man muss nicht 10 Jahre Jura studieren, um es zu verstehen, auch ein juristischer Laie kann es verstehen, da es mit einfachen Symbolen hantiert und gratis ist. Also die werde ich jetzt nicht lange erklären, kennen Sie alle. Das oberste, die ist diejenige, die, der Urheber muss genannt werden und die ist immer dabei und dann gibt es diese 3 Restriktionen, keine Bearbeitung, keine kommerzielle Nutzung, Verwendung der gleichen Lizenz noch zur kommerziellen Nutzung. Natürlich, das ist immer ein bisschen eine schwierige Frage, nicht nur im Urheberrecht, auch im Gesellschaftsrecht und diversen anderen Formen auch. Das Beispiel des Blogs mit den Google Ads ist eine alte Geschichte, die von Creative Commons Kritikern damals ins Feld geführt wurde, natürlich völliger Nonsens. Also wenn jemand einen nicht kommerziell, aus kommerziellem Antrieb einen Blog führt und daneben noch ein bisschen Google-Werbung hat, ihm wahrscheinlich nicht mal die Hosting-Kosten zurückbringen, ist natürlich keine kommerzielle Nutzung. Aber wenn jemand natürlich das im großen Stil macht, das kann man auch messen via Alexa und so weiter mit dem Traffic und so, dann kann es durchaus so weit kommen, dass eben bereits in diesem Gebiet eine kommerzielle Nutzung stattfindet. Also ich finde der Ansatz, wo man sagt, sobald jemand einen wesentlichen Anteil seines Lebensunterhaltes mit einem Produkt oder einem Projekt im Internet Geld verdient, dann kann man beginnen von kommerziell zu reden, weil alles andere macht nicht viel Sinn. Und aus der Schweizer Sicht kann man als Gegenbeispiel, dass das Ganze sowieso eine komplexe Frage ist, auch immer wieder schön die FIFA ins Spiel bringen, die bis heute ein nicht kommerzieller Verein ist. Wir haben eben so diese 3 Pole. Das ist also die 2 Extreme, das klassisch-traditionelle Copyright, das immer weiter ausgebaut wird, was nicht nur sehr sinnvoll ist teilweise. Dann das andere Extrem, Public Domain, teilweise Vertreter, die so weit gehen, das Urheberrecht gehört komplett abgeschafft. Wahrscheinlich sind beide Ansätze nicht perfekt. Und Creative Commons pflanzt sich jetzt hier eigentlich schön in die Mitte rein und diese Logos, die Sie schon kennen, lassen sich zu 6 Lizenzen kombinieren, die teilweise eher mehr in diese Richtung gehen oder dann mehr in diese Richtung gehen. Und man muss sie wirklich nicht weiter erklären. Also jeder, der sich 4 Logos merken kann, versteht die Lizenzen so direkt. Hier noch ein bisschen näher, aber wie gesagt, Sie kennen es ja sowieso schon. Creative Commons wurde im Jahr 2001 auf theoretischer Ebene mal lanciert und wurde dann seither immer weiter entwickelt. Und die Leute lassen sich häufig erst überzeugen, sobald Zahlen mit ins Spiel kommen und es nicht nur einfach irgendwie eine Fantasie ist, die jemand zu propagieren versucht. Und wir haben jetzt, das ist der Stand vor, ja, das war ungefähr so Mitte letzten Jahres, also mittlerweile sind die Zahlen schon wieder veraltet, aber man sieht doch sehr genau, es ist eine exponentiell wachsende Kurve mit Werken, die im Internet unter Creative Commons lizenziert werden. Und man kann sagen, also die Milliardengrenze wird schon sehr bald erreicht sein. Für eine so junge, neue Bewegung nicht so schlecht, wenn man mit einer Milliarde Werken die Gegner überzeugen kann. Ja, das werde ich jetzt auch sehr kurz halten, dass ihr es schon kennt. Also das ist die Creative Commons Hauptwebseite, .org. Da findet man unglaublich viele Informationen. Ich finde meine Maus nicht. Ah, hier. Hier sieht man, das sind alle Länder, die mittlerweile Creative Commons vertreten sind. Sehr interessant finde ich immer wieder als zweites hier China. In China wurde Creative Commons sehr prominent in allen Tageszeitungen auf der Frontseite vorgestellt, als es lanciert wurde, und lustigerweise mit der Bemerkung: Endlich haben wir ein System, das uns helfen könnte, Copyrights zu schützen. Wobei sonst weltweit eigentlich Creative Commons von den kritischen Gegnern immer eher als naiven Ansatz oder fast schon kommunistischen Ansatz kritisiert wurde, wonach alles gratis sein soll, was ja aber nicht stimmt. Es gibt ja diese Restriktionen. Dann haben wir hier den Vorgang, wie man sich eine Lizenz selber macht. Das betrifft jetzt natürlich weniger große Institutionen, aber jeder Einzelne kann hingehen, sagt, welche dieser Restriktionen er will. Sagen wir mal, kommerzielle Nutzung will ich nicht. Ändern darf man es aber nur unter gleichen Bedingungen. Tag, und man ist fertig. Also das kann wirklich jeder. Und hier kann man den Code direkt mitnehmen, auf die Webseite einbinden. Hier, dann erscheint das Logo auch direkt und es ist auch direkt verbunden mit der Lizenz. Wenn man draufklickt, kommt die Lizenz für den Nichtjuristen mit den Logos. Nochmals kurz erklärst, was es bedeutet. Und für diejenigen, die es dann wirklich interessiert, was sehr selten der Fall ist. Ich glaube, das hat mich wieder ausgelockt. Also jedenfalls käme jetzt hier der richtige Lizenzvertragstext für die Anwälte. Dann ist auch immer wieder gut zu sagen, wie man überhaupt Creative Commons Content findet. Also es gibt einige sehr bekannte Portale, zum Beispiel für Fotos Flickr. Neuerdings hat auch YouTube die eine Lizenz eingebunden. Und die vielgenannte Europeana ist auch hier vertreten. Dann vielleicht noch einen anderen Ansatz. Ich habe mal hier das Wort in Google eingegeben, Handschriften, und bin zu Bilder gewechselt. Und ich hoffe, das geht jetzt. Ja. Bei den erweiterten Suchen gibt es unten einen Filter. Und da kann man nach verschiedenen Lizenzen filtern. Und die wiedergeben wieder 1:1 Creative Commons Lizenzen. Dann können wir schon zum Teil 2 übergehen, demjenigen mit dem Urheberrecht. Im Urheberrecht gibt es einen sogenannten Werkbegriff, der definiert, ob ein Werk geschützt werden kann oder nicht. Und es gibt hier 2 Termini, geistige Schöpfungen und individuellen Charakter. Wenn man jetzt also jemanden wegen der Urheberrechtsverletzung einklagt, wird das Gericht sehr akribisch prüfen, ob das Objekt, das vorliegt, eine geistige Schöpfung ist, aber insbesondere auch, ob es über einen individuellen Charakter verfügt. Das ist auch in Deutschland so. Und wie ist es jetzt bei Handschriften? Also ich bin ziemlich entschieden der Meinung, dass sie geschützt wären, weil einerseits der Text als solches sowieso geschützt wäre als individuelle geistige Schöpfung, und dann noch die Zusammenstellung mit Zeichnungen und so weiter oder ganzen Bildern hätte sicher zur Folge, dass es, das wird dann mit einem Katalog, den ich hier zusammengeschnitten habe, damit sie auf die Handschriften passen, das sind literarisch-wissenschaftliche oder Sprachwerke, bis hin zu fotografisch-filmische oder andere visuelle, audiovisuelle Werke. Also die würden definitiv darunter fallen, die Handschriften. Nur, sie sind ja eigentlich, also noch kurz etwas anderes dazu, im EU-Raum ist die Schutzhürde grundsätzlich gleich definiert, aber die Toleranz größer. Also die Schweiz lebt hier ein bisschen ein Inselleben mit einem enorm hohen Anspruch an die individuell geistige Leistung. Zum Beispiel sind Newsfotos von professionellen Newsfotografen regelmäßig nicht geschützt. Da gab es auch einige Urteile dazu. Das heißt, der Newsfotograf knipst ja nur, und dass er ein einmaliges Ereignis fotografiert hat, wenn es denn eines ist, sei nur Zufall, weil er zufällig dort gestanden ist und so weiter und so fort, und kommt dann regelmäßig zum Schluss, dass Fotografien im Newsbereich nicht geschützt sind. Das ist in Deutschland anders. Da gibt es die sogenannte kleine Münze, ein Hilfskriterium. Und wenn man nicht mehr weiß, wie man den Schutz trotzdem irgendwie herbei argumentieren kann, dann ist das am Schluss einfach die kleine Münze. Und im EU-Raum auch noch ein Unterschied zur Schweiz, der im Zusammenhang mit größeren Beständen von Content, wie das bei Bibliotheken sicher regelmäßig der Fall ist, ist diese neue Schutzform für Datenbanken, die es in der Schweiz nicht gibt. Wir kennen diese nicht. Und es ist auch sehr umstritten, ob die Tendenz, immer diesen Schutz immer noch weiter auszubauen, eigentlich überhaupt gut ist. Und das Ironische an dem Datenbankschutz ist, es ist entstanden in England, wo riesen Datenbanken entstanden sind mit Daten über Pferderennen und die dann plötzlich irgendwie auch ins Netz kamen, und da haben natürlich Leute mit enorm viel Geld haben dann erstritten, dass diese Informationen also definitiv ihnen gehören sollen. In den USA gibt es generell überhaupt keine Schutzhürde, Content ist einfach sowieso immer geschützt, dafür aber gibt es den Fair Use. Und der Fair Use sagt, zum Beispiel um auf die Thumbnails zurückzukommen, dass die Nutzung von Thumbnails ist zum Beispiel Fair Use und sagt, das ist so eine kleine Qualität und es wird so für etwas anderes gebraucht, es muss irgendwie zulässig sein. Und in Deutschland hat soeben die DPA im Krieg gegen Google auch auf die Kappe bekommen. Und Thumbnails sind jetzt auch in Deutschland nicht mehr schutzwürdig. Aber jetzt zurück zu den Handschriften. Das größte Problem hier, das wurde auch schon angedeutet, eigentlich sind das alles Werke, die bereits seit Ewigkeit im Public Domain liegen. Und ob die Aktivität, etwas zu digitalisieren, genügend sei, um daraus einen neuen Schutz entstehen zu lassen, wird äußerst kontrovers diskutiert. Also in der Schweiz zumindest wäre es ziemlich sicher keine geistige individuelle Leistung auf genug hoher Ebene, damit wieder ein neuer Schutz besteht. Also es ist sowieso Public Domain. Das Interessante ist aber auch, das sieht man auch bei Fotoagenturen und so weiter, dass die Profis untereinander alle davon ausgehen, es sei geschützt. Und auch so hantieren, Verträge abschließen, alles. Und wenn es dann mal vor Gericht kommt, ganz erstaunt sind, dass ja der Schutz gar nicht besteht. Und ich bin sicher, das wäre bei Handschriften nicht anders. Also das sind eigentlich diese zwei Aspekte. Und ja, das ist noch der Punkt, der auch schon aufkam, wenn mit öffentlichen Geldern Content, der sowieso schon Public Domain ist, digitalisiert wird und anschließend nicht frei zur Verfügung steht, kann man durchaus kontrovers diskutieren, aber also ich bin definitiv der Meinung, das sollte alles frei zugänglich sein, und wir hatten auch schon einen Riesenstreit mit der Zentralbibliothek in Zürich, die genau das macht, die Sachen digitalisiert und anschließend nicht zur Verfügung stellt und auf einige Briefe hin auch sehr eigenartig argumentiert hat. Aber ich glaube, grundsätzlich ist die Tendenz schon die, dass die Leute, das hat mich jetzt auch sehr positiv überrascht hier, das Beispiel mit Heidelberg, das alles schön mit Creative Commons zur Verfügung stellen will und auch denkt, dass das der richtige Weg ist, weil es bringt ja niemandem etwas, wenn diese ganzen digitalen Contents dann am Schluss irgendwo gehortet werden, niemand Zugriff haben kann. Ganz im Gegenteil, ich bin der Meinung, das Ganze sollte noch freier zugänglich sein und auf Facebook gepostet werden und was weiß ich wo, damit das wirklich wieder auch an die Leute kommt. Und der Wert der Digitalisierung besteht ja eigentlich nicht insbesondere im Zugänglichmachen, sondern auch im Erhalten dieser Werke, dass sie nicht irgendwie dann nicht mehr existieren. Ich weiß nicht, ob das bei Handschriften ganz so akut ist, aber bei Film- und Tonträgern, die sind teilweise jetzt in sich selber zerfallen. Und wenn die nicht digitalisiert werden, existieren sie einfach nicht mehr. Und da hat auch der Schweizer Fernsehen, hat auch mit sehr viel öffentlichen Geldern tonnenweise alte Sendungen und Filme digitalisiert und anschließend gegen Entgelt ins Internet gestellt. Und auf die Kritik hin, wo wir ihnen geschrieben haben, das sei wirklich fragwürdig, was sie da machen, haben die es gleich ganz wieder weggenommen. Und, deswegen komme ich jetzt zu Teil 3. Wie gesagt, nachdem ich 8 Jahre Aktivismus oder mehr in Sachen Creative Commons habe und immer das Problem auftaucht, ja und jetzt ist einfach alles gratis, sagt, nein, natürlich nicht. Und ich habe auch immer irgendwie versucht, ich sagte ja vorhin schon, ich war Gegner, dann wieder auf der anderen, ich hatte langsam einen eigenen Kampf in meinem Kopf, weil ich konnte irgendwie nicht vernünftig rumlaufen und sagen, Creative Commons, alles frei ins Netz stellen und gleichzeitig gegen Google klagen wegen das und das. Und kam dann zum Schluss, eigentlich das Problem sind genau diese zwei Pole, die je von Fanatisten unterstützt werden. Hier die Piraten, die alles abschaffen wollen, und hier die Lobbyisten, die alles verbieten und die Leute am besten gleich ins Gefängnis stecken möchten, wenn sie irgendwie dreimal ein Lied runtergeladen haben. Und dann dazwischen die immer mehr wachsende Gemeinde von Creative Commons, die aber immer wieder missverstanden wird. Und deswegen habe ich dann dieses Konstrukt gebastelt, namens Right Clearing, schlussendlich dann online gegangen und kürzlich, wo es darum geht, das Remixen eigentlich zu ermöglichen, soweit der Urheber selber das überhaupt will. Und aber auch die Monetarisierung, die definitiv auch wichtig ist, eigentlich quasi automatisiert zuzulassen. Und weswegen ich das gemacht habe, war eigentlich genau der Punkt, dass es hat mich immer erstaunt, dass niemand eine Plattform entwickelt hat, wo man diese Restriktionen automatisiert monetarisieren kann. Und ich hatte dann mit Joito, dem Board of, also dem Verwaltungsratspräsident auf gut Deutsch, von Creative Commons, diese Idee mal präsentiert vor 3 Jahren, war damals noch so eine Serviettengekritzel-Idee, und fanden die Idee sehr gut und hat uns mental unterstützt, dass wir das machen. Es hat jetzt hier nicht direkten Zusammenhang mit Handschriften, aber ich denke, es könnte durchaus Anknüpfungspunkte geben, die dennoch interessant sind. Und zwar sehen wir uns hier als Plattform, als reiner Dienstleister, also eigentlich eine reine Infrastruktur. Wir sind nie irgendwie Rechteinhaber oder Partei eines Vertrages oder irgend sonst etwas. Alle Rechteinhaber, das sind in unserem Fall jetzt Musiker, Kataloge, Labels und so weiter, können ihren Content in den Pool reinstellen und dabei selber für jede Nutzungsart, also für jeden Song, können sie einzeln bestimmen, welche Lizenz sie wollen, Copyright oder eine der Creative Commons Formen bis hin zu Public Domain. Sie können sagen, welche Nutzungsformen Sie zulassen möchten, also Weiterverwendung von Musik im Film beispielsweise oder in der Werbung oder für andere Nutzungsformen, gibt eine ganze Reihe davon, und den Preis auch gleich selbst definieren. Und dann kommen auf der anderen Seite diejenigen, die Kunden, die das kommerziell nutzen möchten oder aber auch im privaten Bereich nicht kommerziell, aber doch publizierend. Also alle diese Millionen von Leuten, die irgendwelche Skater-Videos, Snowboard-Videos oder was auch immer auf YouTube stellen, werden ja gesperrt mittlerweile, sobald die Musik erkannt wird und einem gewissen Label oder etwas gehört. Wenn sie dreimal gesperrt werden, müssen sie durch die Copyright-Schule, ein YouTube-Movie à la Mickey Mouse, wo sie dann belehrt werden, wie das Copyright funktioniert. Und anschließend müssen sie einen Test ausfüllen mit Fragen, und wenn sie den bestehen, dürfen sie nochmal hochladen, und wenn sie nochmals zweimal falsch hochladen, werden sie lifetime gesperrt. Also das heißt, die Leute und insbesondere aber auch die KMUs, die Corporate Communication betreiben möchten, möchten mittlerweile fast alle irgendwie ein kleines Video über ihr Unternehmen, sei es der Blumenladen daneben oder was auch immer, und wollen das natürlich auch auf YouTube stellen, und sie wären auch bereit, dafür eine Lizenz zu erwerben und dafür Geld zu zahlen, aber man kann es nirgends machen. Es gibt eigentlich nur 2 Möglichkeiten, entweder man macht gar keine Musik rein oder man macht das illegal. Und es ist wirklich verblüffend, wie die Musikindustrie hier einfach ein Jahrzehnt lang zuschaut und nur rumjammert, statt mit etwas aufzukommen, wo sie wirklich interessante neue Geldkanäle anknüpfen oder anzapfen könnten. Also jedenfalls, um es kurz fertig zu erklären, sobald er sagt, okay, diesen Song möchte ich, gibt er an, wofür. Er gibt insbesondere an das Budget, das er zur Verfügung hat, weil das hat einen Einfluss auf den Preis, der hier als Basis vom Rechteinhaber vorgegeben wurde. Und dann kommt der automatische Broker, der macht für den Kunden real-time immer gleich eine neue Offerte und sagt ihm, okay, das würde so viel kosten für diese und diese und diese Nutzung, nicht erlaubt ist aber das und das. Sobald er sagt, ist gut, zahlt er, das Geld geht direkt zum Rechteinhaber, und dann kommt mein größter Stolz, nachdem ich 7 Jahre mit Anwälten rumgestritten habe, kam ich zum Schluss, wir müssen die automatisieren, kommt hier der automatisierte Anwalt, der aufgrund der allen Einstellungen da oben dann mit Textblocks diesen ganzen Vertrag individuell zusammenstellt und beiden innerhalb von einer Minute zustellt. Und dieser ganze Prozess der Musiklizenzierung dauerte heute von 6 Wochen bis 6 Monaten. Und hier ab dem Moment, wo er sagt, okay, ich zahle, dauert es 2 Minuten. Und ich habe es Ihnen deswegen gezeigt, weil ich denke, das gleiche Modell wäre theoretisch auch für Handschriften denkbar, dass man sagt, die private Nutzung, die soll frei sein. Sobald es jemand kommerziell nutzen will, im großen Stil, sei es für Publikationen, Weiterverkaufen oder was auch immer, dass er dann quasi, und dafür auch das höhere File ja braucht, dass er dann quasi dafür bezahlt. Ja, das wäre es eigentlich schon.